Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das Thema heute Nacht heißt, ich kann nicht verzeihen. Auf wen von euch trifft dieser Ausspruch zu? Wer von euch kann ein bestimmtes Vorkommnis, eine bestimmte Tat einem anderen nicht verzeihen? Obwohl vielleicht sehr viel Zeit vergangen ist seit der Tat und obwohl derjenige, um den es geht, sich vielleicht sogar entschuldigt hat. Also, ich kann nicht verzeihen. Thema heute Nacht im Talkradio. Telefonnummer 0130 2911. 0130 2911. Und die Faxnummer, ihr könnt ja auch faxen, 0130 11 51 22. Fax 0130 11 51 22. Edeltraut, 43. Guten Morgen. Hallo, Domian. Du kannst nicht verzeihen. Ja, und zwar, ich weiß nicht, ob es mir gelingt, in der Kürze der Zeit so zu erzählen, dass man die Situation und die Gefühle auch versteht. Versuch's mal. Ja, ich versuch's. Und zwar geht's darum, eine befreundete Familie wollte ihr Kind taufen lassen. Diese Familie ist aus der Kirche ausgetreten, das war mir auch bekannt. Mhm. Und da ich selber bei der Kirche arbeite, hatten man mich so als Beraterin zugezogen, wie man das jetzt am besten macht, dass dieses Kind dann eben doch getauft wird. Ich habe dann der Bekannten den Tipp gegeben, eben wenn nicht unbedingt das Gespräch drauf kommt, es dann vielleicht auch dem Pfarrer nicht zu sagen. Naja, jedenfalls, meine Bekannte ist zu dem Pfarrer gegangen, rief mich dann hinterher an und sagte mir, es sei wunderbar gelaufen, hätte gar nicht gefragt und es wäre auch alles schön und sie freuten sich auch auf die Taufe. So, ein paar Tage später, also im Grunde genommen kurz vor der Taufe, bekam ich also plötzlich einen Brief von meiner Bekannten. Da stand also nur drin, so etwas hätte sie von mir nie erwartet und sie würde nie wieder Kontakt mit mir haben wollen, sie fände also mein Verhalten unmöglich. Mehr stand da nicht drin. Ich war völlig von der Rolle und dachte, ja, was ist denn los? Du wusstest gar nicht, was passiert ist. Ich wusste gar nicht, was passiert war, habe dann also dort angerufen. Und das ging das mit Auflegen und man kennt das ja so ein bisschen emotionsgeladen. Ich habe es dann immer wieder versucht und dann hat sie mir gesagt, ja, ich wüsste ja wohl, der Pfarrer hätte also einen anonymen Brief bekommen, in dem genau gestanden hätte, dass sie, also ihre Familie, nicht in der Kirche sei. Und da sie nur mit mir über dieses Thema jemals gesprochen hätte, könnte ja diese Information nur von mir kommen. Also ich war fassungslos. Aber sie kam nicht von dir. Nein, sie kam nicht von mir. Um Gottes Willen, ich würde also nie im Leben einen anonymen Brief schreiben und ich habe dann, also ich hatte auch keine Veranlassung dazu gehabt und habe dann, ich würde das auch nie tun und habe dann gegrübelt. Bei dem Gespräch, als sie also bei mir anrief, war meine Mutter zugegen, die auch mit bei uns im Haus wohnt, mit einer anderen Bekannten, die saßen in einer Ecke, tranken Kaffee und die haben sicherlich, dachte ich mir, dann Gesprächsfetzen mitbekommen. Und ich habe dann auch im gemeinsamen Gespräch, wir frühstücken ja zusammen oder essen zu Abend mit meinem Mann, meiner Mutter, habe ich dann gesagt, was kann da passiert sein? Wie kann das kommen? Glaubst du, dass deine Bekannte das gewesen sein könnte? Nein, nein, also meine Mutter sagt, das geht, das glaube ich nicht und ich weiß es nicht. Und nein, und immer wieder. Mir hat das gar keine Ruhe gelassen und ich habe auch dieses Gespräch immer wieder drauf gebracht, aber sie sagt, sie hätte auch keine Ahnung. Ja. Problematisch war für mich, dass man sich ja auch in der Stadt begegnete und ich also immer dieses schreckliche Gefühl im Magen hatte. Ich habe dann den Pfarrer angerufen, der hat zu mir gesagt, also er gäbe normalerweise auf anonyme Briefe nichts. Ich hatte ihn dann gebeten, mir den Brief zu geben, weil ich dachte, anhand des Briefes kann ich mir eine Vorstellung auf den Briefschreiber machen, ob es perfekt geschrieben ist oder es gibt ja so Merkmale. Den Brief rückte er aber nicht raus. Nein, also er würde sich da nicht dran beteiligen und naja, gut. Dann sind also wirklich 2 Jahre ins Land gezogen. Mich hat das also immer wieder... Zwischenfrage, ist das Kind getauft worden? Das Kind ist getauft worden, ja. Das trotzdem war, getauft worden. Ja, das ist getauft worden, auf jeden Fall. Aber du warst nicht zugegen? Nein, natürlich nicht. Ja. Also war überhaupt kein Kontakt mehr da. Das Schlimme war ja auch der gemeinsame Bekanntenkreis. Ja, natürlich. Ich wurde dann auch geschnitten. Naja, jedenfalls... 2 Jahre sind vergangen? 2 Jahre sind vergangen und dann war es so, mein Mann ist technisch ziemlich begabt. Er hatte mir da zwar nichts von gesagt und hat unsere eigene Telefonanlage angezapft. Das hieß also, tagsüber, wenn wir nicht da waren, wurden trotzdem alle Gespräche, die von unserem gemeinsamen Apparat geführt wurden, aufgezeichnet. Ja. Und er hat dann immer wieder reingehört, guckt, gehört auch mal, wo meine Schwiegermutter, also seine Schwiegermutter mitsprach. Und siehe da, eines Tages hat sie also mit dieser Bekannten, die auch an dem Tag da beide zusammen waren, haben die beiden sich also unterhalten und dann hat meine Mutter gesagt, ja, ich gebe ja nun überhaupt keine Ruhe und es wäre aber so, es blieb ja wohl das Geheimnis dieser beiden, also ihnen, von ihnen beiden und sie hätten das zwar gemacht und sie verständen auch nicht, warum ich nicht endlich eben zufrieden wäre und mich der, ja. Also so ist es dann rausgekommen? So ist es rausgekommen. Dass deine Mutter sogar Bescheid wusste? Nein, das ist meine Mutter. Es ist so weit rausgekommen, dass meine Mutter die Briefschreiberin ach, war. Du liebst. Ja, und die andere Bekannte hat also diesen Brief irgendwo in den Briefkasten geworfen. Also ein Komplott zwischen den beiden. Komplott, ja. Und jetzt stand ich also da vor dieser Frage. Ich weiß es nun, halte ich es für mich? Ja. Oder gehe ich jetzt los und gebe es dieser meiner Freundin bekannt? Ja, und habe aber dann natürlich die Bredouille, dass meine eigene Mutter, es kommt aus meiner Familie, diese Peinlichkeit, was tue ich? Und was dann habe ich, dann habe ich Folgendes gemacht, dann habe ich mich der Mutter einer Bekannten anvertraut, also auch einer älteren Dame, habe gesagt, vielleicht kann man die als Vermittlerin einschalten. Ja. Habe das so erzählt, wie es also war, wie ich es auch rausgekriegt habe. Die waren natürlich auch fassungslos, hat dann ihre Tochter angerufen. Wir haben uns dann zu dritt getroffen. Die Sache ist dann auch unter uns zuerst mal besprochen worden. Und dann habe ich meine Mutter damit konfrontiert, zuerst mal alleine. Ja. Und sie hat es also abgestritten. Sie hat vor mir gestanden und gesagt, nein, nein, ich war es nicht. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt oder nie. Und habe der Bekannten meiner Mutter einen Brief geschrieben. Mhm. Und in dem ich ihr geschrieben hätte, dass ich nicht für möglich gehalten hätte, wie weit Bösartigkeit und Missgunst ginge. Und ich wüsste nun, dass sie mit meiner Mutter und so weiter. Mhm. Ja, und die hat dann natürlich sofort meine Mutter angerufen. Und daraufhin hat es ja natürlich einen wahnsinnigen Wirbel das gegeben. Das glaube ich, ja. Ja, klar. Und das Ende vom Lied war also, dass dann wirklich meine Freundin mit ihrer Mutter zu uns kam. Und mit meiner Mutter und mit mir haben wir ein Vierergespräch geführt, was so schrecklich war für mich. Das glaube ich, Das war so fürchterlich. Meine Mutter natürlich brach dann in Tränen hat aus. Hat sie es denn dann endlich zugegeben, deine Mutter? Ja, dann hat sie es zugegeben. Dann hat sie es zugegeben. Also ich denke, die war ja, wir haben ja aber nicht gesagt, dass wir diese Gespräche abgehört haben. Mhm. Also das ist bis heute mein Geheimnis. Aber hat sie nicht gefragt, wie du das... Doch, sie hat gefragt und ich habe gesagt, ich wäre an einem Tag nach Hause gekommen, da hätte ich die Gesprächsfetzen noch mitbekommen, wie sie mit ihrer Bekannten gesprochen hätte. Das heißt ja, unser Thema, ich kann das nicht verzeihen. Ja. Kannst du das deiner Mutter nicht verzeihen? Nein, das kann ich ihr nicht verzeihen, weil ich zuerst mal Menschen verurteile, die anonyme Briefe schreiben, sowieso. Ich denke, wenn man sowas macht, dann soll man das natürlich mit seinem Namen tun. Das ist das eine. Übelstes Denunziantentum. Ja, ist es auch. Und in diesem Fall, selbst wenn sie nicht, wie sie immer sagt, sie hat nicht mir schaden wollen, sondern nur der Bekannten, was ich auch nicht verstehen kann, da gibt es keinen Grund eigentlich für, kann ich ihr nicht verzeihen. Es ist ein unheimliches Misstrauen natürlich. Und ich will ihr auch irgendwo nicht verzeihen, weil ich denke, was Schlimmere, die letzten zwei Jahre, oder die zwei Jahre, in denen das war, sie hat mir tagtäglich am Tisch, sagte ich ja beim Abendessen zum Beispiel, gegenüber gesessen. Sie hat meine Qual gemerkt. Und hat immer weiter gelogen. Sie hat immer weiter gelogen. Und das ist das, was ich ihr nicht verzeihe. Wie lange ist das jetzt her? Acht Jahre. Acht Jahre? Also ist mittlerweile acht, Jahre. Acht Jahre. Ja, acht Jahre. Und euer Verhältnis ist seitdem zerrüttet? Kann man das so krass sagen? Nein, also meine Freundin hat dann eingesehen, dass sie auf der, sie hat zwar vermutet, dass ich das war, weil sie ja auch irgendwo verblendet an der Stelle war. Ja. Es konnte ja nur aus unserem Haus kommen. Ja. Sie hat leider nicht auf ihren Mann gehört, der eigentlich gesagt hat, ich, Edeltraud, ich würde so etwas nie tun. Mhm. Das hat also nichts genützt. Nur heute ist die Situation so, wir sehen uns nach wie vor zu Geburtstagen. Nur, weißt du, es ist... Ich meine jetzt mit deiner Mutter. Ja, mit meiner Mutter ist das Problem, dass wir zusammen wohnen in einem gemeinsamen Haus. So, also, dass die Begegnung... Wir haben damals überlegt, ob wir sie aus dem Haus entfernen. Aber das hängt seit acht Jahren irgendwie so über euch oder zwischen euch? Zwischen uns. Zwischen euch. Zwischen uns. Und ab und zu, je nachdem, es gibt ja immer mal Situationen, die mich das ansprechen lassen. Ja. Aber sie geht da drüber weg. Ich meine, ich muss dazu sagen, mittlerweile ist meine Mutter 77, topfit, geistig und körperlich, Gott sei Dank so auch. Deswegen nehme ich ja auch eigentlich nicht ab, dass sie das vielleicht auf einer altersbedingten Veränderung getan hat. Hat sie denn, gab es denn mal eine Situation, wo sie dich wirklich ganz innig, ganz herzlich um Verzeihung gebeten hat? Ja, direkt danach, als es also zu diesem peinlichen Gespräch mit meiner Freundin und Mutter dann kam und meiner Mutter, da hat sie dann geweint. Natürlich, das war für sie ja peinlich. Und ich denke, das war ihr Winseln um Verzeihung, diese Peinlichkeit. Mhm. Nicht so sehr die Tat. Ich glaube, dass die bis heute die Tat nicht bereut hat. Hältst du es für möglich, dass das so weitergehen wird bis ans Ende ihres Lebens, dass du da nicht sagen kannst, okay, schwamm drüber? Ja, und das ist eigentlich überhaupt mein Problem, weil ich ich habe mit dem einen oder anderen nahen Bekannten natürlich darüber gesprochen, mhm, und da gibt es durchaus Stimmen, die sagen, kannst du überhaupt damit leben, nicht zu verzeihen, mhm, weil wenn ihr was passiert, ja, was ja passiert dann mit dir, ja, also mit mir? Und da ist so bei mir der, ja, Punkt, wo ich wirklich schon mal überlegt habe, auch mal mit einem Psychologen darüber zu sprechen, kann ich das aushalten oder kann ich es nicht? Es ist ein sehr wichtiges Thema und ein sehr wichtiger Gesichtspunkt, denke ich auch. Ja. Jetzt haben wir beide sehr lange gesprochen. Ja. Das war eine lange Geschichte und eine verrückte und üble Geschichte, ja, auch. Jetzt hast du mich auf das Stichwort gebracht mit dem Psychologen. Da wir jetzt so lange gesprochen, mhm, haben, willst du mit unserer Psychologin vielleicht noch ein paar Worte reden? Ja, danach über, fragen würde ich sie ganz gerne. Ja, bitte. Ja. Du bleibst am Telefon, ja, und ich danke für den Anruf. Ja, bitte. Danke. Tschüss. Ciao. Frank, 24. Guten Morgen. Ja, hallo. Frank. Folgendes Problem. Ich habe mir über echt sauer verdiente Arbeit... Du gehst sehr nah bitte an den Telefonbohrer. Ja. Besser so? Ja, ja. Also ich habe mir über längere Zeit Geld zusammengespart für ein absolut schönes Auto. Ja. Hab dann bei mir einen Bekannten, meinen damalig besten Freund gehabt. Und der sagte zu mir, gib mir mal bitte kurz einen Schlüssel. Ich möchte was aus dem Auto holen. Na gut, ich habe mir einen Schlüssel gegeben. Ja gut, dann war er weg. Kam nicht wieder, dann bin ich runter. Dann habe ich gemerkt, dass das Auto auch weg war. Ja. Da habe ich gedacht, Mensch, der spinnt. Der dreht da einfach irgendeine Runde, ohne mich zu fragen. Und habe ich da schon gesessen und gewartet. Und dann kam auch schon ein Anruf von der Polizei. Ne, da waren 2 Stunden rum mittlerweile. Mhm. Und sind Sie der und der Halter von diesem, dem Fahrzeug? Und da sagte ich, ja, muss ich mich ausweisen, muss doch gleich mitkommen. Und da hat der Typ hat mit dem Auto einen Unfall verursacht. Dazu kommt, der hat keinen Führerschein. Ach. Ja, es ist ein Personenschaden entstanden und die ganze Sache ist so ausgelaufen, ihm ist nichts passiert. Und er hat gesagt, ich hätte ihm den Schlüssel gegeben und ihn beauftragt, an der nahegelegenen Tankstelle etwas zu holen. Mhm. Für uns beide, ne? Zigaretten. Ja. Und das ist ja nun mal absolut nicht wahr, ne? Ja, und selbst wenn du ihn beauftragt hättest, darf er nicht fahren, wenn er keinen Führerschein hat. Ne? Ganz genau, so ist es. Ich habe es gerade akustisch nicht richtig verstanden. Gab es einen Personenschaden? Ja. Es gab einen schlimmen? Also die Frau war schwer verletzt, die hat beide Beine gebrochen gehabt, ja, und eine schwere Kopfverletzung. Ja. Ihm ist nichts passiert? Ihm ist nichts passiert. Und das Auto war? Das Auto ist Schrott. Ist Schrott. Ja. Dazu kam dann noch, der hat noch in die Ehe reingepfuscht bei mir. Ja. Das kam dann oben drin noch mit zu, ne? Warst du der Auffassung vorher wirklich, dass es ein guter Freund von dir ist? Ja, ich habe mich sehr getäuscht in ihm. Wie lange warst du mit ihm befreundet gewesen? Seit Kind. Seit Kindheit? Ja. Seit der Kindheit. Nochmal zu dem Auto. Wie lange hattest du dafür gearbeitet, gespart? 7 Jahre. 7 Jahre? Was war das für ein Auto? Ausbildung gegangen. Was war das für ein Auto? Das war ein BMW. Und wie viel hast du hingeblättert? Knapp 40. 40.000 Mark. Bar auf den Tisch. Ja. Die du mühsam dir erarbeitet hast. Ja, aber ich wollte halt nie ein Auto über Finanzierung kaufen, sondern wie gesagt, bar. Und das Problem ist auch jetzt versicherungstechnisch, wenn das alles läuft, ich habe das Geld vorstrecken müssen für einen Anwalt, für alles. Aber das ist nun auch eine üble Geschichte. Ja. Wie ist der Beziehungsstand denn momentan zu diesem ehemaligen Freund? Er versucht ständig hier bei mir anzurufen und will halt wieder auf gut Freund mit mir und ich will das nicht mehr. Wie lange ist dieser Unfall jetzt her? Der ist jetzt ein halbes Jahr her. Ja. Also nicht ganz ein Vierteljahr, zwischen Vierteljahr und einem halben Jahr. Also er kommt schon mit Reue zu dir. Genau. Und er sagt auch ganz klar, entschuldige bitte, und ich habe Mist gebaut. Ja, klar, aber das ist irgendwie was, das kann ich nicht mehr verzeihen, weil der Junge hat mein Leben ausradiert irgendwo. Ja. Und er hat dann auch noch in die Ehe reingefuscht, was war das? Ja, ich bin jetzt dadurch lebe ich in Scheidung und bin arbeitslos geworden, bin jetzt hier beim Freund untergekrochen. Moment, was hat er denn gemacht, dass du in Scheidung deshalb sogar lebst? Ja, gut, also ich habe damals... Die Ehe von mir war so, dass wir beide noch sehr jung waren. Ja. Und die Frau alles recht vernachlässigt hat. Ja. Ja. Und ich wollte eigentlich nur, dass er mal in der Beziehung etwas aufmerksamer wird und auch merkt, dass es außer ihr andere Menschen gibt. Mhm. Habe ich sie etwas misstrauisch gemacht. Und er hat diesen Misstrauen, den hat er ja gewusst, ne? Mhm. Aber den hat er eigentlich für sich noch ausgebaut, als ich auf die ersten Friedensangebote von ihm nicht eingegangen bin. Mhm. Ja, weil ihm ist dann auch noch die Frau weggelaufen. Zusätzlich. Also es ist ganz verfahren. Es ist absolut Und du hast überhaupt keinen Bock, auf diesen Mann wieder etwas einzugehen. Nee, es ist auch so, ich habe aufs ganze Leben keine Lust mehr. Ich kann einfach, ich kann nicht mehr lachen, gar nichts. Mir ist noch nichts mehr. Also es ist eine schlimme Enttäuschung, was die Freundschaft angeht. Ja. Dein Geld ist flöten, 7 Jahre Arbeit sind in den Wind geschmissen und deine Ehe ist kaputt. Ja. Und ausgelöst ist es schon sehr massiv durch diesen Mann. Ne? Ja. Wie reagierst du denn, wenn er dir Angebote macht, dass es wieder in die Gänge kommen soll? Ich habe ihm empfohlen, mir nicht vor die Augen zu treten. Ja. Also du hast die Schotten absolut dicht gemacht. Ja. Ja. Frank, trotzdem wünsche ich dir alles Gute, auch wenn es im Moment, wenn du so richtig drin hängst im Sumpf. Alles Gute. Okay. Tschüss, Frank. Danke. Ciao. So, jetzt ist die Simone am Telefon. Hallo. 17 Jahre. Ne? Ja, genau. Also die Sache ist die, vor über einem Jahr hat mein Freund und ich eine ziemliche Krise in unserer Beziehung. Das heißt, er hat sich mir gegenüber total verändert, war mir gegenüber unheimlich gleichgültig. Und das führte natürlich dazu, dass ich ziemlich misstrauisch wurde. Und dieses Misstrauen wurde dann auch noch bestätigt durch eine gute Bekannte von uns beiden, die mir sagte, hör mal, pass mal auf, dein Freund fährt wieder öfter zu seiner Ex-Freundin. Mhm. Und zu dieser Ex-Freundin muss ich sagen, dass sie für ihn zu dem damaligen Zeitpunkt die absolute Überfrau war. Mhm. Und obwohl er eigentlich nur 2 Wochen mit ihr zusammen war und sie in diesen 2 Wochen ihn auch mit seinen beiden besten Freunden betrogen hat. Und ich habe ihn eben dann darauf angesprochen, dass er wieder da war und so. Und seine Reaktion darauf war eben die, dass er mir mehr oder weniger zu verstehen gegeben hat, dass ich, wenn mir das nicht passt, dann sollte ich das Schluss machen. Und damals... Wie lange wart ihr da schon zusammen? Wir waren damals schon über ein Jahr zusammen. Und dann sagt er das als erste Reaktion? Ja, klar. Und das war eben auch diese Veränderung, weil vorher hätte er das nie zu mir gesagt. Und heute würde er es auch nicht tun. Auf jeden Fall war es dann eben so... dass ich das einfach nicht fertig gebracht habe, mit ihm Schluss zu machen, weil ich eben schon sehr an ihm gehangen habe und so und die Beziehung auch nicht unbedingt aufs Spiel setzen wollte. Ich habe eben gedacht, na gut, dann ist er eben doch mal dahin gefahren. Na gut, ein weiterer Höhepunkt in der ganzen Sache war dann eben der, dass sie dann irgendwann bei ihm angerufen hat und ich dieses Gespräch auch mitgehört habe. Und nachdem ich das dann endlich mal verstanden hatte, dass sie am Telefon ist, wollte ich dann eigentlich gehen. Er hat das Gespräch dann beendet und hat mir eigentlich meine Sachen vor die Füße geworfen und zu mir gesagt, na gut, dann geh eben. Und das habe ich eben auch nicht fertig gebracht. Was hast du denn da mitgehört am Telefon? Was ja, es war ging was eigentlich... Was intimes Gespräch? Nee, das war es eigentlich überhaupt nicht. Es ging irgendwie um einen Job, den er ihr vermitteln wollte, aber da habe ich eben dann doch rausgehört, dass der Kontakt doch ziemlich eng ist, was er eigentlich vorher immer bestritten hat. Ja. Na gut, also die ganze Krise vertiefte sich dann und dann im Dezember letzten Jahres haben wir dann Schluss gemacht, waren eben 3 Monate auseinander und in den 3 Monaten hat er mir dann endgültig bestätigt, dass die beiden wirklich was miteinander hatten und er mich eben betrogen hat. Mhm. Und damals habe ich dann echt gedacht, was hast du die ganze Zeit vorgemacht, auch selber vorgemacht und einreden lassen. Ich sag mal so, wir sind heute wieder zusammen, auch glücklich, weil er irgendwo verstanden hat, dass es so mit mir nicht läuft und dass er mich eben in der Beziehung nicht unterbuttern kann, weil ich auch einen eigenen Willen habe. Simone, du heißt ja unser Thema heute, ich kann das nicht verzeihen, ich kann nicht verzeihen. Ja. Heißt das, die Tatsache, dass du angerufen hast, dass du es ihm eigentlich noch nicht verziehen hast? Nee, ich kann es ihm irgendwo auch nicht verzeihen. Ich kann das eigentlich, ich würde es ihm wirklich gern verzeihen, aber dieses Misstrauen ist immer da, weil ich immer von ihm habe sagen lassen, du bildest dir da was ein. Ja, ihr wart ein Jahr damals zusammen. Wie lange hat er dich denn innerhalb oder während dieser Zeit betrogen mit der Frau? Also richtig konsequent wohl angeblich nur einmal. Ich gehe mal davon aus, dass das stimmt. Mhm. Aber die ganze Sache zog sich über ungefähr 3 Monate hin. Ja. Und damals hat sich irgendwie, weiß ich nicht, in mir diese Sache tierisch festgesetzt, sodass ich heute noch unheimlich eifersüchtig bin. Dann frage ich dich, warum du dich dann wieder, nachdem ihr schon 3 Monate getrennt wart, wieder auf ihn eingelassen hast. Ja, weil ich sag mal, in der Zeit ist auch einiges gewesen. Er hat einfach erkannt, dass er mich wirklich braucht. Ja. Und er hat wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, damit wir wieder zusammenkamen. Und ich war am Anfang selber auch stur gestellt. Und, hat er denn wirklich für dich auch glaubhaft versichert, dass ihm das sehr leid tut? Ja, auf jeden Fall. Und dass das auch nicht wieder vorkommt? Ja, auch bei meinen Eltern sogar. Er hat sogar über meine Eltern versucht und mit meiner Mutter telefoniert und ihr versichert, dass das nie wieder vorkommt und generell. Nun gut, ich sag mal, ich glaube ihm das und ich merke das auch in unserer jetzigen Beziehung, nur dieses Misstrauen ist immer da und das macht mich im Endeffekt kaputt. Ja, ich wollte sagen, also in diesem Fall, wenn das alles so ist, wie du es geschildert hast, wäre ein großes Herz nicht schlecht von deiner Seite. Ja. Sprich, wenn du da vielleicht doch ein bisschen einlenken könntest. Ja, klar, nur... Weil was soll er dann noch machen? Ja, nun gut, ja. Aber was soll er denn jetzt noch machen? Ja, das sagte mir auch. Mhm. Ja, das ist mir irgendwie vor Kopf, ist mir das ziemlich klar. Nur das Gefühl, das ist immer wieder da, bei jeder Kleinigkeit. Sonst läufst du jetzt Gefahr, dass du auch jetzt die neue Phase eurer Beziehung ständig und permanent belastest mit diesem Misstrauen. Ich stelle das immer wieder in Frage, ja. Ja. Also ich denke, da müsstest du dich überwinden und da wirklich auch so dann irgendwie so einen Neuanfang auch sehen, nach dem Motto, okay, es ist passiert, ich war sehr verletzt, das ist ja alles tausendmal besprochen worden auch zwischen euch beiden, aber ich gebe uns jetzt auch nochmal eine Chance und auch ihm, also dem Freund nochmal eine Chance. Und wenn dann nochmal einmal was passiert, dann ist es natürlich endgültig vorbei. Ja. Aber ist auch ganz in deinem Interesse, damit es auch wieder eine neue, schöne Liebe wird. Habe ich Sorge, dass du dir das immer wieder kaputt machst durch dieses ständige Misstrauen. Ja, das stimmt. Ein weiteres Problem bei der ganzen Sache ist einfach das, dass wir wirklich nicht tausendmal darüber geredet haben. Sondern eben seitdem wir wieder zusammen sind, geht er davon aus, dass ich eigentlich das hätte verzeihen müssen und auch vergessen müssen. Ja. Ich denke mal, er hat da irgendwo schon recht. Das ist ganz klar. Und dann wäre vielleicht ein Weg, Simone, damit es dir dann auch besser geht, wenn du es vielleicht nochmal ihm doch nochmal so sagst. Auch das, so wie du es mir gerade auch erzählt hast, dass es immer noch in dir brodelt und du aber auch gerne möchtest, dass es ein Ende hat und du auch willens bist, mit ihm einen neuen Anfang zu machen. Aber dass du es nochmal sagst, das tut vielleicht auch ganz gut. Ja, ich hoffe dann, dass es dann zu dem Gespräch auch wirklich kommen wird. Ja, das musst du dann forcieren. Ja. Toi, toi, toi. Sehr gut. Ein Autogramm hätte ich gerne noch. Meine Liebe, wir haben jetzt ein bisschen Problem gehabt diese Woche mit den Autogrammen, weil in der Regie immer so viel Hektik ist, die Adressen aufzuschreiben. Ja. Schreibt alle, du und die anderen auch, die Interesse haben, einfach an den WDR. Schreibt ganz einfach, WDR, Domian, 50 600 Köln. Ja. Ganz, das ist die einfachste Adresse, ne? Also WDR, Domian, 50 600 Köln, Autogrammwunsch und kriegt ihr zugeschickt. Okay. Tschüss, Simon, ciao. Anita, 40 Jahre. Ja, ich grüße dich. Guten Morgen, Jürgen. Ja, ich dich auch. Ich bin zwar ein bisschen heiser, aber ich denke, es wird auch trotzdem gehen. Ja, klar. So, ich kann meiner Mutter nicht verzeihen, dass sie mir meinen Vater 18 Jahre lang vorenthalten hat. 18 Jahre lang? Richtig. Bis zu deinem 18. Lebensjahr? Richtig. Mhm. Ich bin damals ausgezogen von zu Hause. Und vorher, wenn ich mal nach meinem Vater gefragt habe, dann hieß es immer, ach, das ist ein Auf und Davon. Und der taucht nichts, der ist kriminell und da kannst du nichts mit anfangen. Was willst du von dem Mann? Und naja, ich bin da mit 18 Jahren zu Hause ausgezogen. Also sie hat 18 Jahre dir ein schlechtes Bild auch von dem Vater gemacht. Richtig, sie machte ihn schlecht, wo sie nur konnte. Ja. So wie ich irgendwie gefragt habe, machte sie ihn schlecht. Naja, und ich bin dann halt mit 18 ausgezogen. Und wie es so ist, wenn man auszieht, hat man einiges zusammenzupacken. Mhm. Und da tauchte ein großes Paket auf und in diesem Paket, dieses Paket enthielt eine große Schildkrötenpuppe. Das will ich meinen Lebtag nicht vergessen. Mhm. Und diese gleiche Puppe, genau die gleiche, die saß seit ungefähr 12 Jahren in meiner Couch. Mhm. In deiner Couch? Ja, richtig. Mhm. Und dann habe ich nachgefragt, weil jetzt plötzlich 2 Puppen da waren. Ich sage, wie kommt das? Mhm. Und dann erklärte sie mir so nebenbei am Rande, ach, die ist von deinem Vater und ich kann sowieso auf den Müll schmeißen. Und dann habe ich gesagt, ich sage immer, ich sage, wieso habe ich dann die gleiche Puppe nochmal? Der sagte, die hast du von mir gekriegt zum 6. Weihnachtstag. Ja, und dann stand ich da wie ein Ochse vorm Scheunentor, wusste also nicht, was ich sagen sollte. Ich habe dann diese beiden Puppen eingepackt, das waren ja schließlich meine. Also du konntest dich ja nicht daran erinnern, dass du die mit 6 Jahren bekommen hast. Ja, dass ich die von meiner Mutter zu Weihnachten bekommen habe, das wusste ich. Aber dass ich die andere Puppe bekommen hatte, das wusste ich nicht. Ja. So, und ich bin dann halt mit diesen beiden Puppen ausgezogen und habe dann angefangen, nach meinem Vater zu forschen und nachzufragen. Es gab so einige Adressen, an die habe ich dann geschrieben. Und nach einem halben Jahr meldete er sich bei mir schriftlich und er kam mich dann besuchen. Ich muss dabei sagen, er hat damals zu der Zeit im Osten Deutschlands gelebt. So. Und er kam mich dann halt besuchen und wir haben uns dann auch kennengelernt. Also ich habe jetzt kein Vater-Tochter-Verhältnis aufgebaut, das ging einfach nicht. Aber es war ein freundschaftliches Verhältnis. Und in diesem Verhältnis kam einiges zum Vorschein in den Gesprächen, was wir geführt haben, bei den Besuchen und. Und wie gesagt, meine Mutter hat mir damals verheimlicht, mein Vater hatte mir diese Puppe geschickt per Paket zu meinem 6. Geburtstag. Mhm. Und die hat sie einfach verschwinden lassen. Ich habe sie später daraufhin angesprochen. Und dann meinte sie, ja, sagte, das ist doch von deinem Vater und was willst du damit? Das taucht alles nichts. Und immer wieder dieses, es taucht nichts, er taucht nichts, das taucht also immer wieder auf. Und naja, auf die Jahre hingesehen also war das... War dein Vater, als du ihn dann kennengelernt hast, weitaus freundlicher und netter, als er von deiner Mutter immer geschildert wurde? Ja, richtig. Ja. Aber es ist vieles, was ich... Im Nachhinein, was meine Mutter mir erzählt hat, es hat sich vieles bewahrheitet. Das auch? Ja, ich habe zum Beispiel 14 Halbgeschwister. 14? Ja, er war ein Auf und Davon. Und naja, aber gut, man kann es halt heute so sehen. Die Zeit damals war auch nicht einfach, für jeden nicht. Ja. So. Aber wie kam das denn, wenn er damals in der DDR gelebt hat, wie er dann zu dir hierher kommen konnte? Ja, er hat hier in Bochum noch 2 Töchter. Ich gehe mal davon aus, dass du aus Westdeutschland anrufst. Richtig. Ja. Er hat also hier in Bochum 2 Töchter und seine Mutter, die wohnte in Dortmund. Er ist damals hier aus dem Westen nach dem Osten geflohen und die starb dann. Und daraufhin kriegte er vom Osten aus ein paar Tage Urlaub und kam also hierhin in den Westen. Und er war vom Westen nach zum Osten geflohen? Ja, richtig. Er hatte hier mal einen Meineid geschworen. Ach so. Und er hat auch eine Gefängnisstrafe dafür bekommen. Meine Mutter hat ihn damals dann auf weil ich getauft werden sollte, hat sie ihn rausbekommen auf Urlaub. Und in diesem Urlaub hat er genutzt, um einfach abzuhauen. Ach so. Ja. Okay, das ist ja noch die Zusatzgeschichte. Ja, richtig, das alles herum. Genau. 18 Jahre hat sie ihn dir vorenthalten. Mhm. Das hast du ihr nicht verziehen können, verzeihen können? Nein, das kann ich nicht. Bis heute nicht. Bis heute nicht. Nein, das kann ich nicht. Und zwar hat sie mir damals, ich war dann 2 Jahre später schwanger mit meiner Tochter, und da hat sie mir mal irgendwann einen ganz wunderbaren Satz gesagt. Da sagte sie mir glattweg vor den Koffer, wenn man sagte, du bist auch nur verheiratet, weil du ein legales Kind haben wolltest. Und mit dem Satz konnte ich einfach nichts anfangen. Mhm. Das war für mich böhmische Dörfer. Und irgendwann kam dann, wie gesagt, mein Vater und dann weiß ich nicht, es kam irgendwie das Gespräch drauf, wir haben uns darüber unterhalten und dann sagte er mir, du sagst ja, hör mal, das ist der Spruch, den deine Großmutter deiner Mutter gesagt hat. Mhm. Da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Mhm. Und dann habe ich meine Mutter darauf angesprochen, weil mich das einfach berührte und einfach beschäftigte. Und da sagte sie mir, dass sie also, wie sie mit mir schwanger war, noch nicht verheiratet war. Mhm. Und damals in den 50er Jahren hieß es ja, um Gottes Willen, heiraten musst, du kannst doch kein uneheliches Kind zur Welt bringen. Ja, und da war ich also so, ehrlich gesagt, wie vom Koffer geknallt. Ja. Ich konnte da nichts mit anfangen. Ja. Und bis heute kann ich mich über diesen Mann nicht unterhalten mit meiner Mutter. Das ist einfach nicht möglich. Nun sagt man ja immer, oder das wissen wir alle eigentlich auch aus eigener Erfahrung, dass wenn man nicht verzeihen kann, das nicht nur den trifft, den man nicht verzeihen kann, sondern einen selbst auch. Belastet dich dieses, dass du damit auch nicht so im Reinen bist mit dir? Nein, ich komme damit auch nicht ins Klare. Belastet dich? Ja, mich belastet das unheimlich. Ja. Vor allem mein Vater ist vor 4 Jahren verstorben, ausgerechnet auf meinen Geburtstag, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und er hat vieles mit ins Grab genommen, was ich bis heute nicht weiß und was meine Mutter mir nie erzählen wird. Das tut sie nicht. Ich kann sie darauf ansprechen, dann hört sie mir auch zu, aber sie blockt sofort ab. Sie redet nicht drüber, sie spricht nicht mit mir, sie erzählt mir nichts, sie erklärt mir auch nichts. Also du hast immer noch aber heftigen Zorn, ne? Ja, richtig. Ja. Also ich werde das auch mein Lebtag. Nur das Einzige, was mich stört, ist, sie wird irgendwann sterben. Mhm. Und diese ganzen Sachen bleiben unausgesprochen. Mhm. Und das ärgert mich so maßmäßig an der ganzen Geschichte. Hat man gerade ja schon mal den Aspekt. Ja, richtig. Und das wurmt mächtig. Das tut unheimlich weh. Ja. Vor allen Dingen, sie ist noch da, sie spricht nicht mit mir. Ich habe sie jetzt zu mir geholt, weil sie, da wo sie vorher gewohnt hat, die Leute wollten ins Altersheim stecken. Da habe ich gesagt, Moment mal, die ist noch nicht so weit für ein Altersheim oder Pflegeheim. Sie kann ihren Haushalt alleine führen, ich hole sie zu mir. Sie wohnt 50 Meter von mir entfernt, aber ich kann auch mit dieser Frau kein, wie soll ich sagen, Mutter-Tochter-Verhältnis aufbauen. Das funktioniert nicht. Das hat nie geklappt. Anita, ich danke dir für deinen Anruf. Und es ist wirklich, ich denke gerade wirklich darüber nach, wie man da verfahren soll für sich selbst, gerade in Anbetracht dessen, wenn auch dann dieser Mensch irgendwann stirbt und man das nicht bereinigt hat. Richtig, ich weiß auch nicht, wie man da generell schlau vorgehen soll. Es ist sicher gut, wenn man so etwas bereinigt hat, für sich selbst auch, aber es gibt sicher auch wieder Konstellationen, wo es einfach auch nicht geht. Ne? Richtig, aber wie willst du das mit einem Menschen bereinigen, der nicht dazu bereit ist? Ja. Und das ist, irgendwo ist das ganz, ganz schwierig. Und Ich bin also so, ich habe mit meinen Kindern so verfahren, die können mit mir über alles reden. Mhm. Und ich habe damals sogar den Spiel besessen. Ich habe einen Mann geheiratet, mhm. ich bin in die Ehe gegangen, ich habe Kinder gehabt. Gut, es gibt in jeder Ehe Streitigkeiten. Mhm. Und im Anfang unserer Ehe habe ich immer gesagt, mein Gott, du musst durchhalten. Die ja. Kinder brauchen ihren Vater, um Gottes Willen, du musst durchhalten. Egal wie, aber Hauptsache die Kinder behalten mhm. ihren Vater, dass sie diesen Ansprechpartner haben. Heute sehe ich die ganze Sache ganz anders, weil man mit der Zeit älter wird, man mhm. überlegt auch so ein bisschen. Und ich bin ganz froh, ich liebe diesen Mann, ich ja. bin ganz froh, dass ich durchgehalten habe mit ihm und naja, die Kinder haben ein gutes Verhältnis zu ihm. Und ich sehe das mal so, das ist eben halt das Gegenteil von dem, was ich ja. erlebt habe. Anita, ja? Danke für deinen Anruf. Okay, Jürgen, ich wünsche dir alles Gute. Danke, dir auch. Tschüss. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Geht weiter. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio vom WDR aus Köln. Und heute Nacht heißt unser Thema, ich kann nicht verzeihen, das kann ich nicht verzeihen. Gibt es etwas in eurem Leben, irgendein Vorkommnis, eine Tat, die jemand an euch verantwortet hat, an euch vollzogen hat, dass ihr sagt, das kann ich nicht verzeihen. Das ist eine Sache, die überwinde ich nicht. Selbst wenn derjenige sich sehr bei mir entschuldigt oder selbst nachdem sehr viel Zeit vergangen ist. Ich kann nicht verzeihen, das ist das Thema und wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, 0130 29 11, das ist die Telefonnummer und die Faxnummer lautet 0130 11 51 22. Und jetzt begrüße ich herzlich den Dirk und der ist 29, hallo. Hallo Jürgen. Hallo Dirk. Ziemlich aufgeregt. Bist du? Ja, bin ich. Egal. Das Thema ist aber recht passend. Ich gucke also seit ungefähr 94, aber das ist unwichtig jetzt. Ich habe 91 mit einem Geschäftspartner eine Firma gegründet. Mhm. Das ging bis 93 recht gut, was das Finanzielle angeht und auch die Verdienste. Dann kam ich 93 nach 6 Tagen Krankheit in die Firma. Das Büro war leer geräumt, die Akten waren alle weg. Es war einfach alles weg. Eltern waren im Urlaub, Banker war im Urlaub. Banker ist ein wichtiger Ansprechpartner. Es war also ein Chaos und da mhm. leide ich heute noch drunter. Die gute Person hat danach weitergearbeitet mit einem Strohmann, mit einem Angestellten. Die Firma lief eigentlich auf seinem Namen. Ich bin recht aufgeregt, pardon, Domian. Mhm. Und der verdient heute gutes Geld. Und ich habe danach auch das weitergemacht, was wir gemeinsam betrieben haben. Das war eine Satelliten- und Telekommunikationsfirma. Mhm. im Ruhrgebiet, recht bekannt, damals sogar Werbung in Sat.1 etc. etc. Ja. Wir haben also gut Geld verdient. Wie viel Geld ist dir denn da flöten gegangen? Also aus der Barkasse haben gefehlt 40.000 Mark, laut Steuerberater. Mhm. Und von den Umsätzen ganz zu schweigen. Ich ja. bin damals gar nicht mehr in die Geschäftsräume reingekommen. Ich habe eine einstweilige Verfügung bekommen vom Warum? Landgericht in Bochum, dass ich überhaupt wieder in die Firma darf. Warum? Der Mietvertrag der Geschäftsräume lief auf seinen Namen. Ach so. Mhm. Deshalb konnte ich nicht mehr da rein. Dann ja. hatte ich die Verfügung. Wir haben bestanden im Gericht in Witten. Ich kann ruhig die Stadt sagen, es ist in Witten. Witten an der Ruhr. Mhm. Wir sind da auch damals sehr bekannt gewesen. Also es gab dann eine Gerichtsverhandlung? Eine Gerichtsverhandlung ja. erstmal, ja. Und wie ist die dann ausgegangen? Dass ich wieder in die Geschäftsräume darf. Ja. So, und dann kam ich da hin und dann waren die Schlösser getauscht. Mhm. Und hat der damalige Anwalt auch so gut wie nichts machen können. Er hat mhm. auch eigentlich nichts gemacht. Und wie hat sich damals dieser Kompagnon In der Gerichtsverhandlung? Hast du den da gesehen überhaupt in der Gerichtsverhandlung? Er saß mir gegenüber, wie ja. Wie hat er sich während der Verhandlung oder nachher dir gegenüber verhalten? Er hat keinen begrüßt. Ja. Weder meinen Anwalt noch mich, mit gar keinem gesprochen. Ja. Er hat sich also einfach zurückgezogen. Die Sache ging dann so weiter, dass über den ehemaligen Angestellten, die dann das Gewerbe wieder angemeldet haben, einfach weitergemacht haben. Wir hatten damals weit über 3000 Kunden, die haben die alle übernommen und ich konnte da absolut nichts gegen machen. Es gab keine juristischen Möglichkeiten? Absolut nicht, absolut nicht. Du bist also so richtig reingeritten worden? Absolut. Ja. Kanntest du diesen Mann länger schon vorher? Wir sind zusammen zur Schule gegangen, das ist eigentlich mein bester Freund gewesen. Ja. Wie erklärst du dir das, dass er sich dann so verhalten hat? Verdammt schwierig. Ich habe im Nachhinein erfahren, dass er schon mal eine Firma hatte. Das wusste ich auch vorher, na klar, aber ich habe mit seinem vorherigen Geschäftspartner gesprochen und dann sind dann ähnliche Dinge passiert. Er hat also auch da versucht, die Firma an sich zu reißen, nur das waren zwei Brüder und da ist er wohl juristisch nicht gegen angekommen. Mhm. Also jetzt, was eure Geschichte angeht, das können wir natürlich jetzt im Detail nicht alles erklären. Heißt das, dass du da leer ausgegangen bist und er auch noch Recht bekommen hat? Ich bin im Grunde genommen leer ausgegangen. Ich bin heute Sozialhilfeempfänger. Ja. Und er hat Recht bekommen? Die Sache ist noch nicht ausgeklungen. Das ist das Problem. Was heißt das? Mir fehlt heute noch das Geld, gegen ihn juristisch vorzugehen. Theoretisch ginge das schon. Richtig. Du hättest durchaus auch schauen? Das kann ich nicht genau sagen. Ja. Das ist mit Kosten verbunden, gar keine Frage. Ja. Ist eine recht kompakte Sache. Er hat auch, ich muss jetzt eine Firma erwähnen, die Firma Siemens hat er Hehlerei begangen. Mhm. Das heißt, ich hätte mich mit strafbar gemacht in der alten Firma. Er hat immer wieder Geld entnommen aus unserer Kasse und Sachen eingekauft ohne Rechnung. Also sehr verwirrend. Läuft also ein relativ großer Prozess. Jetzt sag mir mal, wie viel Zeit ist ins Land gestrichen seitdem? Knapp 2 Jahre. Ja. Und für dich ist dieser Mann tot, gestorben? Ich dürfte ihn auch gar nicht sehen. Warum? Ich glaube, ich würde ihn schlagen, vor Wut. Und er ist auch nie an dich herangetreten? Hat irgendwie versucht, die Sache zu befrieden oder dass er wieder in Anklage kommt? Absolut nicht, nur Rechtsanwälte. Nur Rechtsanwälte. Er hat also alles an sich gerissen, die EDV-Anlagen sind weg. Ist es richtig tiefgründiger Hass, den du empfindest, diesem Mann gegenüber? Dadurch, dass ich ihn so lange kenne, würde ich noch nicht mal sagen Hass. Ich würde eher sagen Schmerz. Ja. Aufgrund der Enttäuschung. Ich habe ihm total vertraut. Mhm. Wir sind seit dem 4. Schuljahr zusammen gewesen, bis zur Berufsfachschule, zur Elektro. Daraufhin haben wir auch sowas schon immer in Erwägung gezogen, haben relativ viel Geld investiert, er und ich auch. Also das ist eine richtig große menschliche Enttäuschung? Mehr als das, Enttäuschung. Ja. Ja, Dirk, jetzt bist du Sozialhilfeempfänger. Richtig. Wie sehen deine Pläne aus oder welche Perspektiven hast du überhaupt im Moment für dich? Ich suche natürlich nach Arbeit, nur man hat auch besondere Vorstellungen. Das heißt, Gott, ich möchte kein Müllkern, ich möchte nicht irgendwo herumfahren. Man ist gewohnt, recht viel Geld zu verdienen. Und deshalb nehme ich nicht alles an, was mir angeboten wird. Deswegen hatte ich auch Schwierigkeiten mit dem Arbeitsamt. Ja. Die haben mir dann alles gesperrt und mittlerweile Sozialhilfeempfänger. Und ich wünsche dir. In einigen Monaten helfen auch schon meine Eltern, was das Finanzielle angeht. Ich wünsche dir, dass du auch mit deiner Qualifikation und dem, was du da alles schon gemacht hast und deinen Erfahrungen, du bist ja auch erst 29 Jahre alt, dann doch in Bälde was Gutes oder Adäquates für dich findest. Ist nicht einfach. Das glaube ich, ich glaube es wirklich. Aber trotzdem wünsche ich es dir. Okay. Mein Lieber, alles Gute. Tschüss. Tolle Sendung. Tschüss. Okay, tschüss. Das war der Dirk und jetzt ist die Sabine am Telefon, 25. Hallo Sabine. Sabine? Sabine schweigt still. Dann versuchen wir es mit Tanja. Tanja, auch 25. Ja, ich bin auch 25. Der Club der 25 Jahre. Ja, genau. Ja. Ich kann nicht verzeihen. Ja, richtig. Ich kann meiner Mutter nicht verzeihen, womit wir wieder beim Thema wären. Auch die Mutter? Ja, was ist da vorgefallen? Ja, meine Mutter hat mir, ich sage jetzt mal ganz krass, meine ganze Kindheit versaut. Warum? Weil meine Mutter mich, verprügelt hat, geschlagen hat regelmäßig, richtig ausgerastet ist. Ich bin also heute auch zu der Überzeugung gekommen, dass sie irgendwo psychisch gestört ist. Und ich bin auch zweimal von zu Hause weggelaufen. Einmal mit 14 und das letzte Mal mit 17. Mhm. Und habe es dann danach nochmal irgendwann versucht und habe also mittlerweile jetzt seit 3 Jahren gar keinen Kontakt mehr zu ihr. Gibt es einen Vater auch noch? Ja, mit meinem Vater habe ich mittlerweile wieder Kontakt und es war jetzt auch kein Vater-Tochter-Verhältnis, aber wir sind gute Freunde. Aber deine Eltern lebten früher auch zusammen? Sie lebten zusammen, ja, sind jetzt seit 4 Jahren geschieden. Wie hat denn dein Vater sich dann früher verhalten, wenn deine Mutter dich ständig da gepiesert hat? Ja, der hat das nie mitgekriegt. Der ist also von der Arbeit gekommen und hat dann auf den Tisch geknallt gekriegt. Deine Tochter hat wieder das und das und das gemacht, was im Grunde genommen nie wahr war, weil sie hat sich immer irgendwelche Sachen zusammengesponnen, die überhaupt nicht wahr waren. Hast du dich denn da nicht als Kind, das macht man doch dann, vielleicht in der Verzweiflung, dann mal alleine an den Vater gewandt, dich ausgeweint und gesagt, Papa, so ist es nicht und ich habe das nicht gemacht? Nee, habe ich mich nicht getraut, nee. Auch aus Angst vor der Mutter? Richtig, ganz genau. Ich habe also heute noch Angst vor meiner Mutter. Dieses hast du irgendwann deinem Vater erzählt? Ja, das war damals, als ich mit 14 zum ersten von zu Hause abgehauen bin und mich dann an ein Kinderheim gewandt habe. Da hat sich dann sofort das Jugendamt eingeschaltet. Und also so schlimm, also wenn ein Kind sich schon freiwillig an ein Kinderheim wendet, ne, dann ist es schon heftig. Ja, genau, da hat meine Mutter mich also auch vorher wieder zusammengeschlagen, sag ich jetzt einfach mal ganz krass. Mhm. Und das also es war sehr brutal schon. Ja, richtig. Hat er das denn dann geglaubt? Ja, er hat es dann geglaubt. Und hat er Konsequenzen da auch rausgezogen? Also ich sag mal heute, und das halte ich ihm auch noch so ein bisschen vor, er hat das damals richtig mitbekommen, als ich ihm das dann an diesem Tag alles so erzählt habe. Und er hat also gesagt, komm nach Hause und wir machen das zusammen und wir regeln das. Und seine Mutter, die ist halt nun mal so und wir kriegen das in den Griff. Und ich habe also wirklich mit Händen und Füßen mich gesträubt und habe gesagt, nein, auf gar keinen Fall, ich will nicht mehr. Mhm. Ja, und irgendwie denke ich mal, er hat das mitgekriegt, er wollte es nur nicht wahrhaben. Mhm. Bist du Einzelkind gewesen? Nein, ich habe jetzt, also ich habe noch einen Bruder, der ist 8 Jahre jünger als ich. Und als ich dann von zu Hause weg bin, durfte er das dann ausbaden. Dann ging das Ganze also mit ihm weiter. Also er macht die gleichen Erfahrungen? Ja, richtig. Ja. Richtig. Warum ist deine Mutter so? Ich weiß es nicht. Also ich sage einfach mal, ich denke mal, da ist irgendwas Psychisches. Ja. Dann ist es doch eigentlich auch naheliegend, dass die Ehe eigentlich bestimmt nicht in Ordnung war, ne? Nein, auf gar keinen Fall. Das weiß ich also heute auch. Ja. Meine Eltern, wie gesagt, die sind jetzt seit 4 Jahren geschieden. Meine Mutter ist neu verheiratet, mein Vater ist neu verheiratet. Mhm. Und zwischen dir und deiner Mutter ist Sendepause? Gar nichts. Gar mehr, nichts mehr. Gar nichts, nein. Soll das so bleiben? Ja, auf das jeden möchtest Fall. Du. Ich möchte mit der Frau nichts, gar nichts mehr zu tun haben. Gab es dann irgendwann in letzter Zeit, als ihr noch Kontakt hattet, mal irgendwie einen heftigen Streit, dass du ihr das alles vorgeworfen hast? Ja, ich habe es versucht und dann hat sie also zurückgebrüllt und ich bin schließlich, sie wäre schließlich meine Mutter und so dürfte ich nicht mit ihr reden. Ja, ja, und dann habe ich natürlich wieder nichts mehr gemacht, dann war vorbei. Ja, aber sie weiß schon Bescheid und die Vorwürfe stehen im Raum. Ja, richtig, ja. Genau, ja. Aber sie hat auch nicht die Andeutung von Reue gezeigt? Nein. Überhaupt nicht. Also da kam dann der Spruch so von wegen, ich weiß gar nicht, was du von mir willst, ich bin doch deine Mutter und ich habe immer alles für dich gemacht und da habe ich dann, ich konnte wirklich nur noch lachen in dem Moment und habe gesagt, pass mal auf, ich sag, du hast mit der Mutter überhaupt nichts zu tun, ich sag, du hast mir mein ganzes Leben kaputt gemacht, dann hast mich mein Leben lang nur verprügelt und da war sie, ihr Neuer war dabei und der konnte das irgendwie gar nicht glauben, hat dann gar nichts mehr gesagt und daraufhin ist sie dann auch gegangen und seitdem ist also gar nichts mehr. Wenn du an deine Kindheit denkst, ist das so negativ, dass du im Prinzip nur Horrorerinnerungen hast? Da sind bestimmt auch ein paar schöne Erinnerungen bei. Ja. Aber ich sag mal, die negativen überwiegen das auf jeden überwiegt, Fall. Das überwiegt, ja. Nun haben wir das gerade schon einige Mal angesprochen in der Sendung. Hältst du es für möglich, dass bis ans Ende der Tage, deiner Tage, ihrer Tage, du damit leben wirst, dass du dieses nicht verzeihst? Ja, ja. Also ich sag mal, ich war jetzt bis vor 4 Monaten war ich verlobt und bin mit meinen Schwiegereltern am Anfang überhaupt nicht ausgekommen, gerade mit meiner Schwiegermutter nicht, weil das war eben so der totale Gegensatz. Mhm. Das war also wirklich so ein richtiges Muttertier. Mhm. Und ich kannte das nicht und die hat mich also wirklich regelrecht erdrückt damit. Und irgendwann sind wir dann auch ganz fürchterlich aneinander gerasselt und dann habe ich ihr meine Meinung gesagt und seitdem sind wir also super miteinander aufgekommen. Und darum, da habe ich erstmal gemerkt, was eine wirkliche Mutter ist. Nicht was verzeihen heißt ja auch, sich immer und immer und immer wieder mit den Vorfällen der Vergangenheit zu beschäftigen. Ja. Das ist bei dir auch so? Sehr oft, ja. Mhm. Nervt dich das nicht auch? Ja, doch. Hast du nicht auch die Sehnsucht, irgendwie mal wirklich einen Schlussstrich zu ziehen und es wirklich dann auch in die Vergangenheit zu legen? Ich denke mal, ich versuche das immer wieder, aber dadurch, dass mein Bruder also immer noch, ja nicht mehr so regelmäßig, aber trotzdem immer noch mit ihr so zu verkehrt, werde ich immer wieder damit konfrontiert, dass er eben noch da ist und was er so macht und dass er wohl auch mal nach mir fragt und wie es mir denn geht. Und hilfst du dem Bruder ein bisschen auch in seine Situation? Ich sag mal, er fragt mich immer so, was soll ich denn machen und soll ich mal wieder runterfahren und sie hat das und das gesagt und dann sage ich immer, Micha, halt mich da raus. Ja. Also da möchte ich dann gar nichts so sagen, weil ich denke mal, er selber muss das für sich entscheiden. Ja, ja. Tanja, danke für deinen Anruf. Ja, ich Tschüss. Danke auch. Tschüss. Ciao. Barbara, 23. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Ja, Barbara, trifft der Satz auf dich auch zu? Hallo? Ja, ich bin noch da. Dass du nicht verzeihen kannst. Ja. Und was ist da passiert? Vor allem meinem Onkel kann ich nicht verzeihen, dass er mir damals mir nicht mehr die Chance gegeben hat, mich von meinem Opa zu verabschieden. Ja, was war da genau? Ja, und zwar hatte ich mit meinem Opa eigentlich mal ein ganz tolles Verhältnis gehabt, bis zu dem Tag, an dem meine Oma gestorben ist. Ja. Da hat sich das dann alles total geändert. Und der hatte in Österreich noch eine Wohnung und hier eine Wohnung. Und dann war der immer ein paar Monate in Österreich und dann hier. Ja, und da war absolut kein Kontakt mehr, das hat mir sehr weh getan. Warum hat sich das Verhältnis geändert, nachdem deine Großmutter gestorben ist? Ja, ich war immer sein Liebling so und nach, also es war ziemlich zeitgleich, wo meine Oma gestorben ist, dass ich auch mit einem Freund zusammengezogen bin. Mhm. Und das konnte dann irgendwie gar nicht haben irgendwie. Also lag es nicht am Tod der Großmutter, sondern dass du einen Freund hattest und der eifersüchtig vielleicht sogar war? Ja, denke ich mir, ja. Mhm, ja. Ja, und dann hat er nach einem Jahr so ungefähr eine neue Freundin bekommen in Österreich. Mhm. Die hat damals sich dann mit mir in Kontakt gesetzt und hat dafür gesorgt, dass ich mich mit meinem Opa aussprechen konnte. Mhm. Und dann hatten wir uns auch wieder ganz super verstanden, da war ich auch total glücklich drüber. Mhm. Und dann ist er eben auch wieder für ein paar Monate nach Österreich gefahren und sollte dann im Dezember wieder kommen. Hab dann immer beim Onkel angerufen und nachgefragt, ob er wieder zurück ist. Und er sagte mir dann immer, nein, er wäre noch nicht zurück, er hätte auch noch nichts gehört. Da war er aber schon längst wieder da und lag im Krankenhaus mit einem Lungenkrebs. In Deutschland? Ja, in Deutschland. Ja. Und mein Opa hatte wohl zu ihm gesagt, wenn sich keiner meldet, dann sollte er mir das auch nicht sagen, dass er wieder hier ist. Ach. Ja, und ich habe mich aber gemeldet und er hat mir immer gesagt, nein, er ist nicht da, er ist nicht da. Mhm. Und dann am Todestag meines Opas hat mein Onkel mich dann angerufen und hat mir dann verkündet, er ist gestorben. Und wie lange lag er im Krankenhaus? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr? Ja. Und er hat ein halbes Jahr dich belogen? Ja. Wie hast du da reagiert, als du das dann erfahren hast? War ich fertig und haben gefragt, warum er mir das nicht gesagt hat. Ja, ich hätte mich ja nicht gemeldet. Das stimmt nicht, ich habe mich gemeldet. Ich konnte das nur machen jetzt und ich habe auch später erfahren durch andere Verwandten, dass er das wohl auch bei jedem anderen auch verheimlicht hat. Also dass wir alle eigentlich so... Der Onkel? Ja. Warum hat er das gemacht? Weiß ich nicht. Du musst doch irgendeine Idee haben. Das macht man doch nicht einfach nur so aus einer Laune heraus. Ich weiß nicht. Er hat es wohl immer mitgekriegt, auch dass wir uns nie verstanden hatten. Hat mir dann auch erzählt gehabt, dass ich mich mit dem Opa wieder total gut versöhnt habe. Sind da irgendwelche Erbschaftssachen auch mit im Spiel, dass er als Letzter den engen Kontakt haben wollte mit dem Großvater? Das könnte sein, ja. Ja? Ja, vermute ich schon. Ich habe zwar nie was davon so gehört, aber er war noch der einzige Sohn jetzt. Mhm. Könnte möglich sein. Kommt mir gerade spontan in den Sinn, dass das vielleicht ein Motiv sein könnte. Ja, glaube ich doch. Dann bist du zu der Beerdigung gegangen, deines Großvaters. Mhm. Hast vermutlich da mit deinem Onkel nicht darüber gesprochen, weil der Schmerz zu groß war, oder? Doch, habe ich auch versucht. Vor allen Dingen, wo ich dann auch durch andere Verwandte erfahren habe, dass die auch nichts davon wussten. Ja. Und vor allem die Schwester von meinem Opa zum Beispiel, die wird nie irgendwie vergessen, mein Opa hat es vergessen. Also die hat eine total enge Beziehung gehabt. Also das glaube ich überhaupt nicht. Was sagen denn deine Eltern dazu? Die leben auch nicht mehr. Die leben nicht mehr. Also war das sogar eine besondere Bezugsperson für dich, deine Großeltern? Ja, und der Onkel auch. Mein Onkel war eigentlich auch eine sehr große Bezugsperson, ja. Mit dem habe ich mich eigentlich auch immer total gut verstanden gehabt. Deswegen verstehe ich das auch nicht, dass der mich da so belogen hat. Gab es denn jetzt nach der Beerdigung nochmal zwischen dir und ihm ein Treffen, ein Streit, eine Auseinandersetzung? Ja, wir haben uns schon danach nochmal getroffen, um darüber zu sprechen, aber der hat da immer abgeblockt und dann habe ich mich dann auch nicht mehr gemeldet. Nein. Und auch von ihm keine Silbe, dass ihm das leid tut? Nee, gar nichts. Das ist wirklich heftig und krass. Ja. Ein halbes Jahr, das muss man sich ja vorstellen, ne? Ein halbes Jahr, wenn es jetzt eine Woche gewesen wäre oder irgendwie ein kürzerer Zeitraum, aber ja. Ein halbes Jahr. Ja, und vor allen Dingen mein ältester Bruder, der sich eigentlich nie so darum gekümmert hat, sich irgendwo zu melden, den hat er dann noch angerufen, wo sie wussten, ja, er stirbt jetzt jeden Moment und der durfte dann noch zum Krankenhaus kommen. Sag mal, was ist denn mit der neuen Freundin des Großvaters gewesen? Die hat doch gewusst, dass er krank ist. Ja. Und warum hat die sich nicht gemeldet? Ja, weil es war eben der letzte Wunsch von meinem Opa, der gesagt hat, eben nur wenn sich jemand nach mir erkundigt, dann könnt ihr Bescheid sagen. Und sie hat eben bei meinem Onkel dann auch gewohnt gehabt zu der Zeit. Und das hat er so gesagt, der Großvater? Mhm. Ja, das steht jetzt auch zwischen dir und deinem Onkel, ne? Ja. Wahrscheinlich noch lange. Ja, vor allen Dingen... Ich werde meinem Opa natürlich nie mehr sagen können, ich habe mich noch gemeldet, hätte dir gerne noch auf Wiedersehen gesagt, aber geht nicht mehr. Ja. Wo du dich ja gemeldet hast, ne? Ja. Barbara, danke für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Okay, tschüss. So. Christian, 18 Jahre alt. Hi. Ja, guten Morgen. Jürgen. Guten Morgen. Also zu dem Thema kann ich nicht verzeihen. Ja. Ich habe eine Ex-Freundin. Ja. Und die hat mich also vor gut anderthalb Jahren verlassen, hat aber noch nicht mal mich angerufen oder mir einen Brief geschrieben, es ist aus oder ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein. Wie hast du es denn gemerkt, dass sie... Ich habe bei ihrem Vater angerufen, also da, wo sie wohnt, ja. Mittlerweile nicht mehr wohnt, und der hat mir da am Telefon gesagt, ja, wie, weißt du davon noch nicht? Ich so, wovon denn, bitteschön? Ja, sagt er, die hat einen anderen. Ach. Ich so, nee. Ja, warst du denn da schon misstrauisch geworden, dass du den Vater angerufen hast? War da irgendwie, dass sie sich nicht gemeldet hat oder was war da? Ja, doch, ja. Vor allem, ich hatte ja auch keine Zeit, mich zu melden, weil ich so viel um die Ohren hatte. Und dann habe ich da halt wieder angerufen, weil ich Zeit hatte. Und der hat mir dann das so ins Gesicht, für mir in den Hörer reingesagt, dass sie einen anderen Freund hat. Sie hat einen anderen. Und da warst du erstmal baff. Ja, ich war total baff. Also ich konnte es irgendwie gar nicht glauben. Ja, und dann hast du nicht versucht, an sie heranzukommen? Doch, ich habe mich nach ihrer neuen Adresse erkundigt und Telefonnummer. Ja. Habe da auch angerufen, habe aber leider nur immer den Anrufbeantworter dran gehabt. Mhm. Und sie hatte zu dem Zeitpunkt dann mit dem neuen Freund zusammen eine Wohnung. Und der Anrufbeantworter habe ich dann draufgeschrieben, pass auf, Viola, so heißt sie. Mhm. Ich möchte mich mit dir ausreden und ich möchte von dir wissen, warum du dich nicht wenigstens mal gemeldet hast und mir den Grund nennst, warum wir auseinander sind. Ja, dein gutes Recht. Ja, meine ich auch. Ja. Nur ich habe darauf keine Antwort gekriegt und habe das halt dann nochmal versucht, hatte wieder den Anrufbeantworter und habe das dann immer öfters versucht. Ja. Und dann habe ich irgendwann nur noch auf den Anrufbeantworter gesprochen und habe gesagt, pass auf. Lauf mir nie wieder über die Wege. Ja. Sonst weiß ich nicht, was passiert. Ja, du hast nie von ihr eine Reaktion bekommen? Nie. Kein Rückruf, kein Brief, nichts? Nein, gar nichts. Auch, ich konnte auch noch so drum bitten und betteln. Ja, da hast du auch verdammt guten Grund, sauer zu sein. Wäre ich auch. Wie lange ist das jetzt her? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Und es wurmt dich immer noch? Ja, es nervt mich auf jeden Fall noch. Hast du inzwischen eine neue Freundin? Ja, habe ich auch. Und meistens ist es ja so, dass dann so durch eine neue Liebe solche Sachen in den Hintergrund treten. Ist das bei dir auch so? Ja, zurzeit ja. Obwohl, wie ich das heute Abend gehört habe, was für ein Thema... Kam es wieder hoch, ne? Kam es wieder hoch, auf jeden Fall. Ja. Hast du sie nie irgendwie zufällig irgendwo nochmal getroffen? Nee. Wohnt ihr denn in einer Stadt? Ja, ich wohne in meiner Stadt. Ist das eine kleine Stadt? Nee, ist im Ruhrpott, ist Gelsenkirchen. Ja. Aber zufällig ist sie dir nicht über den Weg gelaufen? Nee. Was machst du dann, wenn du sie zufällig irgendwo im Kaufhaus siehst? Dann würde ich sie auf jeden Fall zur Seite nehmen. Ja. Und würde sagen, warum hast du dich nicht gemeldet? Ja, das wäre meine erste Frage. Absolut mieses Verhalten, feiges Verhalten auch. Ja, finde ich auch. Ja. wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, sie war so drauf, dass sie immer von ihrem Vater ziemlich abhängig war. Mhm. Und dass sie durch diese neue Bekanntschaft oder durch ihren neuen Freund vielleicht eingeschüchtert wurde von ihm. Mhm. Weil vom Vater habe ich auch erfahren, dass der Junge, mit dem sie zurzeit zusammen ist, total gewaltvoll wäre und total die Kontrolle über sie hätte. Mhm. Der hat also den Vater bedroht und wie der Vater dann gesagt hat, verlassen Sie bitte meine Wohnung, hat er den Telefonstecker rausgezogen. Ah ja, ja. Und da hätte ich gesagt, Herr Müller, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, ich hätte ihn, glaube ich, umgeklatscht. Ja, so krass muss es ja noch nicht sein, oder? Ja, ist jetzt halt nur so, ne? Also ja, ich habe eine ziemliche Wut. Christian, hoffen wir, dass, wenn du sie nicht mehr siehst und dass es trotzdem irgendwie so in dir versickert, das Ganze irgendwann. Ja, hoffe ich auch. Ja? Meine neue Freundin, die hilft mir auch dabei. Ja, das ist gut, ja. Und ich habe auch ständig einen Briefkontakt mit der. Ja. Weil die wohnt leider nicht in der gleichen Stadt. Die wohnt in der Lüneburger Heide. Naja, geht ja auch noch. Ja. 2 Stunden, ne, oder? Von dir? Mit dem Zug, mit dem Wochenendticket sind es 5 Stunden. 5 Stunden von dir? Ja. Aber das nehme ich gerne auf mich. Das, ja, klar, für die Liebe. Was tut man nicht für die Liebe alles? Ja, Christian. Alles Mögliche. Tschüss. Jo, ciao. Tschüss. Und ich begrüße herzlich den Lars, 17. Ja, ganz genau. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Lars. Ich hatte da ein Thema, und zwar die Schüchternheit, aufgrund wessen ich mir selber nicht verzeihen kann. Ja. Also oftmals. Ich hatte jetzt ein krasses Beispiel wieder letzte Woche. Ich war mit ein paar Freunden zu McDonald's gefahren, so abend eben bis Essen. Mhm. Und nun war das so, da war ein irre hübsches Mädel, die saß einen Tisch weiter. Mhm. Und ich natürlich, wie ich bin nicht rübergegangen und habe nach ihrer Telefonnummer gefragt oder so. Bist nicht rübergegangen? Nee. Na, nun ist es so, dass es ist nicht das erste Beispiel, es gibt da, weiß nicht wie viele mehr. Und und das kannst du dir selbst nicht verzeihen? Nee, ganz genau so ist das. Ich beiß mir dann auf Deutsch gesagt in den Hintern, wenn ich zu Hause sitze und sag mir dann, ja, wieso bist du nicht hingegangen und hast dich überwunden und hast dich gefragt. Ja. Also ihr saßt bei McDonald's. Ja, und ganz genau. Gab es denn Blickkontakt? Ja, ganz genau. Ja, ich ein paar nette Blicke übergeworfen. Das heißt, du bist ihr auch aufgefallen? Ja, ganz genau. Also dann hat man ja schon mal gute Karten, ne? Ja, doch. Nur jetzt ist das Problem, jetzt ist sie weg und ich habe auch irgendwie nicht die Hoffnung, sie wiederzusehen. Ja. Kanntest du die vom Ansehen vorher schon? Nee. Nee, also das war das erste Mal. Ja. Und wahrscheinlich auch das letzte Mal. Ja, das letzte Mal, ich weiß nicht so. Ich habe noch geringe Hoffnung. Ich bin ein Partygänger und ich bin öfters weg auf Fäden und so. Und ich meine, sie sah danach aus, als wäre sie auch so aus der Kategorie, aber... Wenn du dir solche Sachen selbst nicht verzeihen kannst, ja. Ziehst du denn aus solchen Erlebnissen, wie jetzt diese Geschichte da bei McDonald's, ziehst du da eine Konsequenz raus? Ja, dass ich eben schüchtern bin. Nee, die Konsequenz meine ich, dass du dir wirklich vornimmst, wenn jetzt du sie das nächste Mal siehst, dass dann absolut etwas passieren muss. Ja. Hast du dir sowas vorgenommen? Ja, doch, ja, logisch. Ich meine, dieser irre obergenial aus. Ich meine, ich mache voll meine Vorstellungen, weißt du? Ja. Ich weiß nicht, irgendwie, es grault mir doch davor, sie wiederzusehen, weil ich mich dann überwinden müsste, wirklich sie anzusprechen. Du musst es dann machen. Da gibt es überhaupt gar keinen Zögern. Ja, das ist klar. Nur, ich versuche das dann mit mir selber zu bereden, aber es klappt irgendwie meistens nicht. Du musst jetzt immer, wenn du nachts rausgehst, dir zu Hause schon so ein paar kleine Zettel fertig machen mit deiner Telefonnummer, dass du die gar nicht erst da schreiben musst und nur noch in die Hosentasche greifst. Achso, ja. Ne? Die ergeben so praktisch. Praktisch, ne? Und dann, hallo hier, das ist meine Telefonnummer. Ja, wäre vielleicht eine Lösung, ja. Hast du denn sowas Heftiges schon mal erlebt, dass du dich so sehr geärgert hast wie in diesem Fall? Ja. Was war das? Das war auf einer dieser Fäden, das war eine Zeltfäde hier in der Gegend. Und, ich meine, gut, ein bisschen angetrunken war ich und sind wir dann über die Koppel geholpert da und dann auch so dieser Blickfang, weißt du, dieses auf den ersten Kontakt, weißt du. Sie sah aber so aus, als hätte sie einen Freund oder so, ich weiß nicht genau. Und das hat dich zurückgeschreckt? Ja, das hat mich zurückgeschreckt, ja. Also Lars, das muss anders werden. Gut. Ne, klare Sache. Ja. Und wenn du diese Frau siehst, habe meine Worte in den Ohren, ne? Du musst sie ansprechen. Gut, okay, mach ich ja. Lars, viel Glück. Jo. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. Thema, ich kann nicht verzeihen. In der Technik, Markus Liebetanz, am Mikrofon Jürgen Domian. Morgen Nacht, offene Sendung, offenes Talkradio für all eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Ihr könnt, sage ich euch das am Ende der Sendung, sag's heute wieder, ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, weil dann die Chancen viel größer sind, noch größer sind, durchzukommen. Ab 0 Uhr sind unsere Leitungen geschaltet unter 01302911. Und im Radio und im Fernsehen sind wir um Punkt 1. Hier wieder auf 1 Live und im Wiederfernsehen. Schöne Nacht, bis dahin, ciao.